Erster am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau, die die Sonne trug, mit dem Mond unter ihren Füßen und einem Kranz aus 12 Sternen auf ihrem Kopf. Zweiter, sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, weil sie ein Kind bekam. Danach erschien ein weiteres Zeichen am Himmel. Dritter, es war ein großer, roter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf jedem seiner Köpfe war eine Krone. Viertes, sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu bekommen, denn er wollte es verschlingen, sobald es geboren war. Fünfter, die Frau gebar einen Sohn, der alle Völker mit einem eisernen Stab regieren sollte. Doch ihr Kind wurde schnell zu Gott und seinem Thron gebracht. Sechster, die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie vorbereitet hatte, damit sie dort 1260 Tage lang versorgt werden konnte. Siebter, dann brach im Himmel Krieg aus, denn Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Achter, der Drache und seine Engel kämpften, aber sie waren nicht stark genug, so dass es keinen Platz mehr für sie im Himmel gab. Neunter, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel und Satan genannt wird und die ganze Welt verführt, wurde auf die Erde geworfen. Auch seine Engel wurden mit ihm hinuntergeworfen. Zehnter, ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt sind die Rettung, die Macht und das Reich unseres Gottes gekommen, und auch die Herrschaft seines Christus. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott anklagte, wurde hinuntergeworfen. Elfter, sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut vergossen hat und weil sie an ihrem Zeugnis festhielten. Sie liebten ihr Leben nicht mehr als den Tod. Zwölfter, deshalb freut euch, ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Aber wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist mit großem Zorn zu euch herabgekommen, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Dreizehnter, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen worden war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Vierzehnter, der Frau wurden 2 Flügel eines großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte, wo sie für eine lange Zeit, weg von der Schlange, versorgt werden sollte. Fünfzehnter, die Schlange spie aus ihrem Maul Wasser wie einen Fluss hinter der Frau her, damit sie von dem Strom weggeschwemmt würde. Sechzehnter, aber die Erde half der Frau, denn die Erde öffnete sich und verschluckte den Fluss, den der Drache aus seinem Maul gespien hatte. Siebzehnter, der Drache wurde sehr wütend auf die Frau. Deshalb ging er, um Krieg zu führen mit den anderen Nachkommen der Frau, die Gottes Gebote halten und an Jesus glauben. Achtzehnter, dieser Vers ist leer.